Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Schinter anvertraust, ihn dir wieder aushändigen. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die, wenn du ihnen nur einen Dinar anvertraust, ihn dir nicht wieder aushändigen, es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Dies, weil sie sagen, gegen uns kann man der Schriftunkundigen wegen nicht vorgehen. Und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus.